Sommer in Deutschland, es ist warm, zum Teil sehr warm, und da kann sich ein klimatisierter Kinosaal lohnen als ein Ort der Zuflucht. Mehr darüber weiß Anke Lewicke, denn sie hat die Filme der Woche bereits gesehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Der erste Film, den Sie uns vorstellen wollen, der basiert auf einer wahren Geschichte. Die Frau, die vorausgeht, entstand in der Regie von Susan White. Es geht um eine energische Witwe, die mit einer besonderen Vision Ende des 19. Jahrhunderts in Richtung Westen fährt und im Gepäck eine Staffelei hat. Verzeihen Sie, Ma'am, aber in dieser Gegend gibt es selten alleinreisende Damen. Dann entgeht vielen die schöne Landschaft. Sie sind keine Soldatenfrau. Nein, ich bin Malerin. Sie ist aus New York gekommen, um Indianer zu malen. Ich werde den großen Häuptling Sitting Bull malen. Was Sie nicht sagen. Soweit die Idee, amerikanische Ureinwohner malen zu wollen. Das kann zur heutigen wie zur damaligen Zeit Widerwillen hervorrufen. Anke Lewicke, wie geht die Heldin damit um? Naja, sie ist sehr energisch, tapfer, und Jessica Chastain, die Catherine Welden spielt, macht ihre Sache eigentlich auch ganz überzeugend. Und zunächst wird sie mit Hass konfrontiert, mit Hass auf beiden Seiten. Also die Soldaten der amerikanischen Armee erzählen ihr en Detail, was die Indianer alles gemacht haben. Und die amerikanischen Ureinwohner erzählen ihm wiederum von den Gräueltaten der amerikanischen Armee, wie ihnen das Land weggenommen wurde, wie die Büffel ausgerottet wurden und so weiter. Und sie muss aber zwischendrin dann eben versuchen, Sitting Bull zu finden, und keiner will ihr helfen. Aber nach einem Hin und Her klappt das natürlich, und wir sehen den großen Häuptling dann gerade bei der Kartoffelernte. Aber er erklärt eine sich... Eine total kriegerische Handlung. Ja, erklärt sich dann doch irgendwie dazu bereit, und sie verfolgt dann längere Zeit sein Leben, kriegt auch die Rituale mit, bekommt auch mit, was alles den amerikanischen Ureinwohnern angetan wurde, wird dann auch zur Bürgerrechtlerin. Aber das Ganze ist so, ja, plakativ in Szene gesetzt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, Walt Disney hat da mit schönen Farben eben den Wilden Westen wieder aufgebaut. Auch diese ganze Annäherung ist sehr stereotyp, und das einzig Realistische ist, wenn sie so durch die Prärie läuft, dass sie dann mal Schweißflecken unter den Armen hat. In welches Genre möchten Sie diesen Film einordnen? Bekommt man es damit einer Emanzipationsgeschichte im Westerngewand zu tun? Ja, eigentlich finde ich die Ausgangsidee des Films ja doch relativ interessant. Also das Ganze spielt 1890. Man könnte also sagen, das ist ein Spätwestern. Die Kämpfe sind eigentlich vorbei. Man versucht jetzt so durch Verträge eben das Land zu verteilen. Und natürlich haben dabei die Weißen das Sagen. Natürlich ist es so, dass die ganze Zeit die Indianer unter Druck gesetzt werden. Und das ist ja eine ganz interessante Zeit. Es ist der zweite Film, der zu dieser Zeit in diesem Sommer spielt. Wir hatten Hostiles vor kurzem, und das ist ja vielleicht auch eine Reaktion von Hollywood auf die ganze brutale Einwanderungspolitik von Donald Trump, mal in die Zeit zurückgehen, sich so anzuschauen, wie brutal damals die Kolonialherren waren. Aber ich verstehe hier diese Mischung nicht aus dieser Emanzipationsgeschichte. Also in Wirklichkeit war diese Frau schon total emanzipiert. Die war Bürgerrechtlerin, die war auch keine Witwe, sondern sie hat sich von ihrem Mann getrennt gehabt. Sie hatte ein uneheliches Kind, war also total unkonventionell. Und diese Vermengung der Verbrechen an den amerikanischen Ureinwohner mit weiblicher Selbstfindung, das fühlt sich nicht gut an. Damit wechseln wir mit einem harten Schnitt das Genre, denn spätestens seit Brautalarm steht Melissa McCarthy für einen Humor, der nicht immer besonders feinsinnig ist, aber ins Schwarze trifft. In ihrem neuesten Film How to Party with Mom beschließt sie, nach der Trennung von ihrem Mann ihren Jugendtraum in die Tat umzusetzen. Sie geht wieder ins College, und das zum Leidwesen der Tochter. Ich bereue nicht, dass ich zu Hause geblieben bin, um Mutter zu sein, aber ich bereue keinen Abschluss zu haben. Deshalb hat sich diese gewisse Mom gerade am College eingeschrieben. Ich spreche übrigens von mir selbst. Wir sehen uns auf dem Pausenhof. Niemand sagt das mehr, Mom. Ich führe es wieder ein. Wie macht sich denn Melissa McCarthy als Studentin? Na, zunächst einmal hat der Film doch was Überraschendes, weil man denkt, der Humor wird darüber aufgebaut, dass die Tochter, die ja an derselben Uni studiert, eben, dass Mama immer total peinlich ist. Aber Mama wird ganz schnell in die Clique aufgenommen, darf sogar eine Affäre mit einem jungen Studenten haben. Der will dann mit ihr eine Europareise im Rucksack machen, aber sie bevorzugt doch mittlerweile Koffer aufrollen. Und das ist so ein Humor, der sich so letztlich im Kreise dreht, der nur auf ihrer Figur so ausgetragen wird. Und natürlich geht sie gerne ins Fettnäpfchen, aber mir sind dann Sachen auch einfach zu viel. Sie schwitzt dann auch unendlich bei einem Vortrag, nimmt dann so Kleenex-Tücher und dann hängen die ganzen Fetzen an ihrem Gesicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich lustig ist, ob man Frauen so zeigen muss. Das klingt nicht danach, als ob sie sich über die Maßen amüsiert haben. Nee, das kann ich nicht so sagen. Ich meine, ich bewundere die Souveränität, mit der Melissa McCarthy am Anfang T-Shirts mit so selbst aufgeklebten Stoffkaninchen trägt. Die könnten richtig Kult werden, hätte ich auch gerne. Aber ansonsten war ihr Humor ja gerade bei Brautalarm auch subversiv, anarchistisch, weil es ging ja auch darum, so zu zeigen, ach, dieses ganze Gedöns mit dem Märchenprinzen ist ja furchtbar. Und das amerikanische Bildungssystem, Schulsystem hat ja auch genug Angriffsfläche. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Sie wird ganz schnell bei ihrer Tochter in der Clique aufgenommen und eigentlich ist es so eine typisch amerikanische Erfolgsgeschichte mit ein paar derben Sprüchen zwischendurch. Also keine besonders gute Variante der Feuerzangenbowle. Nein, lieber Heinz Rühmann wieder. Ja, die Filme der Woche, die hat Anke Lewecke vorgestellt. Die Frau, die vorausgeht und How to Party with Mann und Schwitzen, haben wir gelernt, spielt in beiden Filmen eine herausragende Rolle.